Nicolas Born, die Fälschung. Teil 5, das Messer. Jede Nacht gerieten im Holiday Inn ein paar Zimmer in Brand und wurden rasch gelöscht. Die Rue Damas lag streckenweise unter Dauerbeschuss, am heftigsten der Abschnitt am Museumsplatz, der die Grenze zwischen Masra und Ashrafieh bildet. Die Front verlief im Zickzack und war jede Nacht woanders. So war jeder auf seinen Instinkt und seine Beweglichkeit angewiesen, wenn er nicht plötzlich in gegnerische Linien geraten wollte. Laschen wollte sich nicht töten lassen, wollte aber unvorsichtig sein wie die amerikanischen Kollegen. Die Granaten hörte er über den Dächern surren, sie flatterten, meinte er, wie einsame, eine Beute suchende Nachtvögel. Irgendwo hockte der andere Freund von Ariane, das Auge am Zielfernrohr, in dessen Fadenkreuz Laschen bald auftauchen würde. Was hatte sie von dem zu erwarten, der zu jung war, übererregt jederzeit, der sich die ständige Überreizung und Überspannung eben auch auf diese Art vom Leib schaffte? Eine todeseuphorische, eine Todesgeilheit, das war es, was er ihr zu bieten hatte. Seine Bewaffnung, seine Abstecher in Feuerpausen. Der konnte Ariane nicht dazu bringen, ihn zu lieben. Nur sie erobern und ausplündern und besudeln mit seinem Dreck und Sperma. Laschen trat in eine Toreinfahrt, in der die berstenden Einschläge gedämpfter klangen, sich aber inzwischen dem Pflaster unter den Sohlen mitteilten als ein Nachbeben. Er war stehen geblieben, um eine Zigarette zu rauchen. Der Hof war dunkel und die Häuser rundum schienen aufgegeben worden zu sein. Er konnte nicht erkennen, in welchem Zustand sie waren, vielleicht ausgebrannt. Denn hier roch es nach dem beizenden Rauch von Schwelbränden. Zur Straße hin verdeckte er die Zigarettenglut mit der Hand. Und trotz der Unruhe, der nervösen Angst, empfand er beim Inhalieren eine samtene Behaglichkeit. Noch schien ihn eine schallschluckende Barriere vom eigentlichen Kampflärm zu trennen, die Dunkelheit ihn noch beinahe vollkommen zu tarnen. Einmündende Seitenstraßen passierte er erst, wenn er vorsichtig um die Ecke geschaut hatte. Er wich verstreut umherliegenden Trümmern und Gegenständen aus, die er nicht genau erkennen konnte. Das Pflaster war von Granateinschlägen aufgerissen. Zerstörte Maschinen hatten Öl verloren. Es stank danach, und in den Lichtgarben, die für Sekunden aufzuckend alles so beinern weiß erhellten, als solle es zugleich geblendet und gelähmt werden, waren Steine und Schotter mattschwarz von poröser und körniger Oberfläche. Alle Autos Wracks, löchrig und niedrig, als seien sie vom Himmel gefallen. Die Polster von Rauch und Öl geschwärzt, voller Glassplitter. Keine Menschen, nur diese schon entrückt und vergangen wirkenden Spuren. Vielleicht hatten hier die Kämpfe einfach deshalb aufgehört, weil es keine Betroffenen mehr gegeben hatte, da alle schon geopfert, vertrieben oder geflohen waren. Noch immer fühlte Laschen sich sicher, glaubte, die Angst allein werde ihn schon schützen. Er musste dem Zentrum schon nahe sein, der Place Riad el Sol. Jeder Knall, jede Schussserie aus Maschinengewehren war jetzt schon von erschütternder Heftigkeit. Verursachte ungewohnte Schwingungen, prallte an, wurde langsam Geschmettere. Im Kopf war alles ebenso ungelöst wie unentschieden. Das, was er dachte, war so leicht und schwadenhaft, dass es sogleich sich in nichts auflöste. Und in all diesem Ungenauen, Verfliegenden, war nur Ariane etwas Bestimmtes, das er unbedingt doch noch erreichen musste. Er bog rechts ab in die Avenue Four Triab. Und sogleich sah er in den dunklen Fenstern der oberen Stockwerke Mündungsfeuer. Hinter der Place Riad el Sol stand niedrig über den Dächern ein schweflig erhellter Rauchpilz. Bei dem offen auf ihn einwirkenden Lärm fühlte er sich klein werden und sein Zurückweichen in die Straße, aus der er gekommen war, erschien ihm selbst wie der ruhige, stimmlose Reflex eines Insekts. Kaum zurückgetreten hinter die Hausecke betastete er sich unwillkürlich und kam sich wieder nachweisbarer, vorhandener vor. Wenigstens war hier der Luftdruck nicht zu spüren, von dem er vorhin gerempelt worden war. In Richtung des Platzes fuhr ein Panzer, das Turmgeschütz gerade ausgerichtet. Bei jedem Schuss rumste der ganze Stahlkörper, als hätte er sich aus seinen Eingeweiden befreit. Laschen blickte ihm nach um die zugige Ecke und sah, dass er schlingernd weiterfuhr und röhrend, richtiggehend hängen blieb, schräg zum Gehsteig. Die Turmluke wurde aufgeklappt und aus dem Qualm stieg eine geschwärzte, vermummt aussehende Gestalt, die absprang und in seine Richtung rannte, auch wirklich einbog und vor ihm stehen blieb. Das Gesicht war schwarz bis auf die hellen Augenhöhlen. Er sah Laschen von oben bis unten an, um etwa doch die auf sich gerichtete Waffe zu sehen, und rannte dann weiter in die stillgelegte Straße hinein. Als Laschen wieder zu dem Panzer hinübersah, hing der Oberkörper eines anderen Mannes aus der Luke heraus. Er schien leblos, obwohl ein Arm hin und her baumelte. Laschen wollte unbedingt die Nerven behalten, nicht mehr wie neulich blindlings losrennen. Dass er ruhig war, das bewunderte er. Wenn er schluckte, spürte er den kalten Triumph. Die Einschläge der Granaten konnte er mit dem Platzen von Seifenblasen vergleichen. Da spritzen sicherlich Splitter und Gestein auseinander. Aber wen traf das schon? Außerdem aus dem Panzer geflüchteten hatte er noch keinen Menschen gesehen. Und den Platz konnte er unter dem Feuerschein fast ganz überblicken. Dahin wollte er nicht gehen, weil da auf ihn gezielt würde. Am Rauch und am Feuer konnte er ungefähr den Frontverlauf dieser Nacht erkennen. Von dem Platz zog er sich hin über die doch schon weitgehend zerstörten Zugs zum Hafen hinunter. In der Gegend der großen Hotels, nahe der Saint-Georges-Bucht, war es heute ruhig. Und Karantina, ein Lagerviertel armer Muslims und Palästinenser unweit der Brücken, die in östlicher Richtung über den Fluss führten, war ausgeräuchert, leergeschossen, niedergebrannt, weggeschliffen von der Erde. Ebenso wie Debeye, 10 Kilometer nördlich an der Straße, die Beirut mit dem christlichen Stützpunkt Juni verband. Dafür war Damour die Revanche gewesen. Nach Ashrafieh hinüber musste man die Rue Damas überqueren. Und das konnte man nicht, ohne dabei zu sterben. Wer lebendig die gegnerische Linie passieren konnte, der war auch ein Gegner und deshalb auch ein Ziel. Eine solche beinahe logische Begründung dafür, dass jemand nicht am Leben gelassen wurde, gab es in anderen Kampfzonen nicht. Da genügte den Schützen der Umstand, dass einer lebendig war, um auf ihn zu schießen. Er schlug einen Bogen, sah zu, dass immer ein paar Wände zwischen ihm und den umkämpften Punkten waren. Als er von der Saint-Georges-Bucht langsam so weit wie möglich die Gassen hinaufgehen wollte, hörte er aus einem Kontor und Lagerhaus, das noch zum Hafen gehörte, eine Frau schreien. Immer gellender. Und vor Entsetzen ging er auf Zehenspitzen weiter. Das Schreien ging in einen gurgelnden Laut über, der rasch verstummte. Und er fühlte sich erleichtert, dass etwas vorbei war, so oder so. In der Nähe der Place d'Étoile sah er einen toten Jugendlichen auf der Straße sitzen, den Rücken gegen einen der umherliegenden Sandsäcke gestützt, den Kopf auf die Brust gesunken, endgültig. Zu seinen Füßen im Sand eine kleine dunkle Lache. Er trug schwarze, löchrige Socken. Die Schuhe hatte man ihm wahrscheinlich zusammen mit der Waffe weggenommen. Zum Mittagessen gab es erstmals gar kein Brot, obwohl das Restaurant bei weitem nicht voll war. Er trank etwas Arak mit Wasser und bemerkte mit leichter Verärgerung, dass er auf Rudnik wartete, um mit ihm ein paar Belanglosigkeiten auszutauschen. Nützliche Hinweise oder Gefälligkeiten erwartete er nicht mehr von ihm. Mit Neuigkeiten hätte er auch nichts mehr anfangen können, obwohl er immer noch in der Halle routiniert die abgeschnittenen auf dem Wandbord liegenden Telex-Fahnen überflog. Nach dem Essen ging er auf der Rue Hamrat zu dem kleinen Kiosk des Geldwechslers, bei dem er auch im Dezember schon gewesen war. Er war ein junger Mann, den Ariane ihm empfohlen hatte, weil er immer einen günstigeren Kurs gab als die Hotels. Damals hatte die kleine Tür offen gestanden. Heute war in der Tür ein handbreiter Schlitz, durch den alles abgewickelt wurde. Laschen wechselte 3 Traveler-Schecks à 100 Mark um. Es war kühl und sehr hell und die Luft flirrte über den Autodächern. Behend wechselten Leute die Straßenseite. Beinahe lebenslustig sah es aus. Ein Hüpfen und Gurren wie in Käfigen. Von Juni aus verließen täglich ein paar hundert Leute das Land. Aber hier sah es nicht so aus, als ob auch nur einer fehlte. Auch nur einer kein Dach mehr über dem Kopf. Auch nur einer Angehörige verloren hatte. Türme von Whiskyflaschen auf dem Gehsteig zum halben Preis. Zigaretten stangenweise zum halben Preis. Handkarren, auf denen Maronen geröstet, Pistazien und Sonnenblumenkerne verkauft wurden. Unmöglich langsam spitzte die Zeit sich zu bis auf jenen Dienstagabend hin, an dem er Ariane wiedersehen durfte. Und heute war erst Sonnabend. Er spürte genau, dass es nicht die Zeit war, die sich zuspitzte. Auch nicht die Ereignisse. Vielleicht war es seine Erfahrung. Vielleicht spitzte sein Leben sich zu und er läge tot mitten in den Ereignissen. Unbedeutend tot wie die Leiche eines anderen. Aber das war es nicht. Vielmehr glaubte er an einen Durchbruch zum wahren Schmerz, zum wirklichen Sehen, zur Wahrheit und Wirklichkeit selber. Glaubte sogar schon zu fühlen, wie das wäre. Er wollte endlich etwas aushalten. Nicht mehr nur seine Weltferne mitten in Ereignissen. Der Sinn sollte zurückkehren. Notfalls auch als schreiende Sinnlosigkeit. Die Vorstellung von anderen, besseren Schmerzen war unklar, aber doch ein heftiges Verlangen. Und gleichzeitig verteidigte er die unerfassbaren und widerstandslosen Leiden, mit denen er sich bisher herumgeschlagen hatte. Denn das war doch auch wirklich sowohl sein Kriegserlebnis als auch die große Unfähigkeit, die Lähmung der Gefühle zwischen Greta und ihm, in der jede gegenseitige Berührung ein sich gegenseitiges Verfehlen war. Er ging ins Hotel zurück und schrieb an Greta. Er tippte den Brief in die Maschine mit Durchschlag. Liebe Greta, ich weiß nicht, ob es Ratlosigkeit ist oder eine Schwäche, die uns in den letzten Jahren bestimmt hat. Ich möchte, dass du den Mut hast. Ich möchte, dass du den Mut hast, mit mir zusammen unser Voneinander weggehen zu beenden. Denn je näher wir zusammen waren, umso weiter entfernt voneinander waren wir. Jetzt. Jetzt, wo ich dich nicht sehen und nicht berühren kann, bedeutest du mir wieder so viel. Aber diese Bedeutung verschwindet ja sofort, wenn nur die geringste Wirklichkeit inbegriffen ist. Alles verfärbt sich und wechselt die Gestalt. Ich möchte nicht, dass etwas Gemeinsames verloren geht, von dem ich nicht mal mehr sicher weiß, ob es überhaupt noch da ist. Unser Zusammenleben ist doch falsch. Eine Fälschung, so empfinde ich es. So empfinde ich es. Karl und Else haben wir in die Fälschung eingebaut. Irgendwie gewissenlos als Sicherungen und Faustpfänder. Aber das will ich so nicht sagen. Wahrscheinlich konnten wir das damals noch nicht so sehen. So erscheint es nur jetzt. Gemein. Wir können, wenn wir uns Mühe geben, alles regeln. Werden auch schwere Mängel fühlen. Gut so. Trennen wir uns. Das schlage ich dir in aller Liebe trennen vor. Trennen wir uns. Das schlage ich dir in aller Liebe vor. Eine Frau habe ich hier kennengelernt. Eine Frau habe ich hier kennengelernt. Das hat mich etwas mitgenommen. Das hat mich etwas mitgenommen, dass sie mich ein Stück weit angeschleppt und angetrieben und mich dann am Wege hat liegen lassen. Ich habe sie an einen anderen verloren. Das ist schon gut so. Und deshalb kann ich dir schreiben in einer luftigen, verbindungslosen Stimmung. Es geht mich vieles nichts mehr an. Ich verstehe dein Leben. Arbeiten will ich schwer, weiß ich noch nicht. Vielleicht bin ich auch nur krank geworden. Ich habe keine Angst davor, mein Leben zu fälschen. Nur Angst davor, dass ich es eines Tages nicht mehr bemerke. Angst, dass es so zum normalen Leben wird, zu einem langen, bedeutungslosen Stoffwechsel. Angesichts dessen ich nicht mehr erschrecke. Das will ich dir sagen. Lieber sehe ich mein eigenes Blut fließen, ohne darüber noch ein Wort zu verlieren. Und was soll aus den Kindern werden, wenn wir alles Falsche weiterschleppen? Und verschleppen als Krankheit? Wenn wir ihnen nicht eine klare, schmerzhafte Entscheidung vor Augen führen, an die sie sich ihr Leben lang erinnern können, damit sie wissen, man kann einen Zustand, bevor er zur Gewohnheit und Agonie wird, verändern oder beenden. Verändern können wir ihn kaum noch. Das Trägheitsgesetz. Wir haben zusammen zu viel angesammelt an schwer beweglicher Masse. Aber beenden, damit wir uns nicht mehr schämen müssen. Verzeih die pathetischen Wörter. Ich schreibe das schnell, weil ich es langsam abwägend gar nicht könnte. Vielleicht sind die pathetischen Wörter hier die genauesten. Mein Entschluss steht fest. Ich werde dich nicht verlassen. Aber lass uns getrennt leben. Möglich ist, dass wir dann mehr miteinander zu tun haben als jetzt. Sobald ich zurück bin, alles miteinander besprechen. Von mir gibt es keine Bedingungen. Alles Liebe. PS. Wann ich zurückkomme, weiß ich noch nicht. Ich versuche immer, mir vorzustellen, was ihr gerade macht. Wie ihr euch wärmt aneinander. Was ich gerade mache. Dass ihr im Schnee herumspuckt oder auf dem Eis wie Flämmchen hin und her wischt. Noch einmal setzte er sich an die Maschine und versuchte, einen Brief an Ariane zu schreiben. Da war aber eine Verspannung in ihm, eine Kränkung, die auch, wie er meinte, die Wörter ansteckte. Es kam nichts weiter heraus dabei und die Schnipsel lagen auch schon im Papierkorb. Er musste sie sehen. Dann wollte er sprechen, wenn sie ihm ein paar Minuten ruhig zuhören konnte. Auch ihr könnte er sagen, er stelle keine Bedingungen. Er wolle nur da sein, für sie und mit ihr. Keineswegs hatte er sie an einen anderen verloren. Sie war nur unsicher geworden, weil er sich nicht erklärt hatte. Er verstand längst. Heute Abend wollte er aber auf gar keinen Fall ihr nachspionieren. Was hieß spionieren? Das hatte er auch vorgestern nicht gewollt. Es war darauf hinausgelaufen. Eine Zuspitzung, die ihn allerdings eine Weile niedergedrückt hatte in ein flaues Gefühl von allgemeinem Schwund, von Verschwinden. Er verstand aber längst. Er hatte ihr ja nicht den geringsten Hinweis auf sich selbst gegeben, dass er für sie zu allem bereit war. Und das würde ihr schließlich mehr bedeuten als diese kleine lächerliche Affäre mit einem jugendlichen Kämpfer, der zu klein für sie war und einfach geil, von ausdünstender Geilheit, ganz abgesehen von der infantilen Männlichkeitssucht, die eben arabisch war und eine Frau wie Ariane andauernd verletzen musste. Das Verhältnis akzeptierte sie nur deshalb noch, weil er sich ihr entzogen hatte. Und dieser Strolch konnte jederzeit fallen. Nein, er wollte es so nicht sagen. Eher, dass dieser andere Freund ein Fanatiker sein musste. Ja, fanatisch für seine Sache einstand. So arabisch war sie doch wohl noch nicht geworden. Arabisch würde sie nie sein, ob ihr daran lag oder nicht. Sie musste auch bleiben, was sie gewesen war. Trotz aller Veränderungen, trotz der Ehe, trotz des Kindes und trotz des Liebhabers. Greta hatte ihn nur belogen, ihre Eskapaden, um mit der Verachtung, die sie für ihn empfand, fertig zu werden. Sie hatte sich damit planmäßig ein paar Schuldgefühle zugelegt. So etwas sollte sich nicht wiederholen. Mit welchem Recht verachtete sie ihn? Insgeheim hatte er immer den Verdacht gehabt, dass sie ihn für sein Schreiben verachtete. Früher hatte sie seine Artikel noch gelesen, mit einem besonderen Interesse an ihm selbst. Später interessierte sie nur noch der, wie sie es nannte, Informationswert. Trist. Er hatte sich durchschaut gefühlt, meinte, sie registriere seine Wiederholungen genauso peinlich wie er selbst, die Gestik seiner Sätze, die Posen, die auch allesamt für Eingeweihte wie eine Kette sich gegenseitig bedingender Haltungsfehler erscheinen mussten, lauter verunglückte Sprünge, Stürze, Verrenkungen und Grimassen. Plötzlich war er so von ihr gesehen worden, so von sich selbst zum Idioten gemacht, so korrupt und niemals anwesend, so unecht und von Selbstverrat durchsetzt. Stümper! Clown wäre geschmeichelt. Matt. So matt. Solche Gedanken genügten ihm, sich ermüdet zu fühlen und sich erst einmal wieder hinzulegen. Es war noch nicht dunkel. Am aktivsten fühlte er sich tatsächlich im Liegen. Alle seine Möglichkeiten kamen dann dicht an ihn heran und lösten sich, wenn er sie ganz deutlich vor sich sah, auf in Bedeutungslosigkeit, die so furchtbar stark war, viel stärker als er. Aber es hörte nicht auf. Es war eine Brandung. Lauter Guthaben an Bedeutung, Großtaten, lauter selbstständige Zukünfte. Als er sich umdrehte, drückte der Knauf des Messers in die Wade. Er wartete auf die Feindseligkeiten von heute, auf das Sperrfeuer, an dessen Peripherie er wieder gewinnen würde an Kraft. Zumindest an Kraftgefühl. Er blieb liegen, bis es ganz dunkel geworden war. Wie gut, dass er in Momenten größter Niedergeschlagenheit und Ausgehöhltheit gut abgekapselt war vom Menschenbetrieb. Es war ein Gefühl von Gleichmäßigkeit und unerträglicher Dauer, das ihn auf dem Bett niederhielt. Von verrinnender Zeit in Sanduhren, von säuselnden Ventilatoren. Als er endlich aufstand, kam ihm die Idee, ein paar kleine Schuhe für Arianes Kind zu kaufen und sie ihr am Dienstagabend mitzubringen. Die ersten Schuhe für das Kind. Es war schon im Voraus ein Triumph über den anderen Freund. Auch wieder nicht. So wollte er ihr die Schuhe schön beiläufig geben. Eine Rotte Bewaffneter kam ihm entgegen, die zu den Dächern hinauffeuerten und dabei in gebückter Haltung hintereinander herrannten. Sie gaben sich Mühe, selbst kein Ziel abzugeben, indem sie sich hinknieten und gegen die Waffen schmiegten, mit ihren Salven für ein paar Sekunden Feuerschutz sorgten und weiterrannten. Sie versuchten auch eine Garagenjalousie mit vereinten Kräften hochzuschieben, was aber nicht gelang. Die Häuser in dieser Straße waren zum größten Teil zerstört und ausgebrannt. Der Mörtel spritzte bis zu Laschen herüber. Und nun, da er sich um die Straßenecke in die Rue de Funis zurückgezogen hatte, schlugen in der Nähe Granaten ein. Die Bewaffneten waren schon sehr nahe und fanden noch immer keine Deckung, weil die Hauseingänge verschlossen, verrammelt oder von Trümmern versperrt waren. Sie würden auf alles schießen, da ihnen alles im Augenblick als Hindernis im Wege war. Laschen ging schnell den Hügel hinauf, wobei er es nur schwer vermeiden konnte zu rennen. Schwerer Beschuss des amerikanischen Hotels setzte plötzlich ein. Vielleicht war es das Ziel, dass sie 8 oder 10 Bewaffneten anstrebten. Vielleicht waren sie auch schon getroffen. Heulende Artillerieraketen in rascher Folge. Das hatte er bisher noch nicht erlebt. Er sah die Einschläge unten auf der Kreuzung vor dem Hotel, wo er sich gerade noch befunden hatte. Der abgefragte dunkle Turm schien zu wanken. Blitze stoben aus den Fensteröffnungen heraus. Er ging schnell weiter, die Straße stieg immer noch an und er wünschte sich so, sie möge hinabführen in ein Tal, in eine Grube oder Höhle. Die Bucht, die er soeben noch hinter dem Feuerwerk hatte schimmern sehen, war verschwunden in der allgemeinen roten und weißen Blendung. Mit einem Mal glaubte er, der Beschuss folge ihm langsam. Die Rohre seien abgeschwenkt worden von dem Hotel und suchten ihn. Er rannte und oben vom Höhepunkt aus führte die Straße eben weiter, was ihm aber schon als Gefälle erschien. Erleichtert ließ er sich in die Arme zweier Männer fallen, die den Weg in den Kellereingang wiesen. Scharen Unbewaffneter kamen entgegengelaufen, mit Taschen, Körben, Wolldecken, die Kinder hinter sich herzerrend und unter den Armen tragend. Alle wurden hineingestopft und geschoben in den kleinen Eingang, stolperten die Stufen hinunter in ein Kellergewölbe von unerwarteter Geräumigkeit, in dem einige Kerzen auf Flaschen gesteckt brannten und eine Lagerszene wie auf dem Deck eines Schiffes beleuchteten. Gegen eine Wand gelehnt saßen ein paar Jungen, die Maschinenpistolen neben sich auf dem Boden, mit seltsam verlegenem Ausdruck, so als seien sie nur durch einen üblen Streich in den Zustand von Schutzbedürftigen versetzt worden. Sie waren still und vermieden es, die Hereinkommenden anzusehen. Um sie herum blieb auch noch lange ein Halbkreis frei, obwohl in anderen Ecken und an den Wänden die Leute sich dicht zusammendrängen mussten. Ein ernstes, dunkelhäutiges, sehr schönes Mädchen beschäftigte sich mit dem Auswechseln abgebrannter Kerzen. Vereinzelt kamen auch Leute mit Kindern durch den Hofeingang in den Keller. Es gab also noch Bevölkerung, die sich nicht bewaffnet hatte, wenige ältere Männer nur, die sogleich in beratschlagenden Gruppen beieinander standen, während die Frauen versuchten, die Decken auszubreiten und die Kinder stumm herumliefen und sich drängten, die Leute beobachteten, ein paar kleine dunkle Seitennischen untersuchten. Es wurde auch sogleich Proviant ausgebreitet und zum Essen aufgefordert, als wolle man sich mit dem Zeug nicht länger belasten. Ein paar Säuglinge wurden an die Brust gelegt. Nur die größeren Kinder schienen sich für Laschen besonders zu interessieren. Die Erwachsenen ließen ihn allein mit seiner anderen Meinung von sich. Er sei hier fremd. Das drang nicht durch. Höchstens hier und da ein flüchtiger, beinahe auch sogleich wieder flüchtender Blick. An einer Stelle hatte sich eine Pfütze gebildet, wo nämlich aus der Wasserleitung eine nadeldünne Fontäne herausschoss und ohne Geräusch da hineinregnete. Eine Frau stellte einen Plastikeimer darunter und erklärte dabei den Zuschauenden ihre Absicht. Die alten Männer saßen an der Wand. Sie hatten die Schuhe ausgezogen und schauten in eine Ferne, die es nicht gab und die so leer, so umfassend leer war wie ihre Augen, in denen das Weiße die Iris und selbst die Pupille überzog und alles zu einem matt glänzenden, einheitlichen Gallertkloß geworden war. Die Lippen wurden bewegt. Es sah synchron aus zu den Bewegungen der Finger, durch die die Kugeln ihrer endlosen Ketten liefen. Es war ein Lazarett, so war Laschen zumute. Das Grauen, mit diesen Fremden ein gemeinsames Grab zu finden in einem so fremden arabischen Nichts, ließ ihn nur unschlüssig umhergehen, wo es noch möglich war, und ständig musste er dabei lang hinwegschreiten über Decken, Taschen, über Köpfe und Beine. Die Tatsache, dass hier nur wenige Bewaffnete waren, Knaben, bedeutete gar nichts. Es gab weder Freundlichkeit noch Unfreundlichkeit. Wenn Granaten in der Nähe einschlugen, senkten alle die Köpfe. Das Gewölbe bebte und Laschen fühlte das Gewicht des Hauses. Beim nächsten Einschlag direkt in das Haus erwartete er, jetzt mit diesen Fremdgläubigen, Fremdsprechenden begraben zu werden. Und übrig blieb nur das sichere Gefühl, das Haus habe zum endgültig letzten Mal die Balance und den Abstand zu den Körpern gehalten. Die nächste Erschütterung von solcher Stärke müsse unweigerlich den Zusammenhalt der Steine lösen. Nach einer halben Stunde gerieten einige Kinder in Panik und schrien, unerreichbar geworden sogar für ihre Mütter, die sie an sich ziehen wollten. Sie wollten sich in ihrem Schreien nicht mehr anfassen lassen. Als bald darauf die letzte Kerze heruntergebrannt war, teilte sich Laschen eine völlige, ihn unter ihrer Gewichtslosigkeit fast erstickende Angst mit. Er zitterte, und es blieb ihm dennoch nichts anderes übrig, als auf allen Vieren kriechend, den Boden abtastend, einen Platz zu suchen. Ständig unterbrochen in diesem ebenso notwendigen wie sinnlosen Vorhaben von neuen Detonationen, dem danach wieder anschwellenden Gekreisch und den Rufen der Mütter. Er berührte überall Stoffgewebe und Gliedmaßen, Nasen, Füße, die ihm rasch, erschreckend rasch entzogen wurden. Er ertastete ein freies Stück Wand, wollte die Begrenzung erkunden und seine Hand senkte sich langsam auf einen menschlichen Körperteil. Es war nicht das Gesicht und nicht die Brust. Diese Körperpartie konnte er sich nicht vorstellen. Seine Hand tastete weiter. Es war der Schoß eines Mannes, über dem lappig der Burnus hing. Der Mann rührte sich aber nicht. Endlich gelang es Laschen, seine Hand wegzuziehen, sich herumzudrehen, so unendlich vorsichtig, damit es ja nicht wieder zu einer Berührung käme, die tödlich sein müsste, ihn niederschmettern. Vorsichtig setzte er sich auf den Boden. Man musste möglichst nahe der Wand sitzen. In der Mitte des Raumes würde das Gewölbe niederstürzen, rundum an den Wänden aber Hohlraum bleiben. Keine Chance eigentlich, aber noch etwas Atem. Sehnsüchtig dachte er an den jetzt sicherlich friedlich ausgebreiteten Garten vor Arianes Haus. Sie war in der Nähe und er konnte nicht rufen, denn sie hatte Besuch, zufällig, ein Freund. Greta und die Kinder, der Abschied war ja gar nicht so schwer. Sie hatten keine Vorstellung davon, wie dicht er an alles heran musste, wie er arbeitete und wie wirklich ein Schuss war, wie wirklich er das Gewebe zerriss. Wenn er später erwachen würde, dann wäre er nur verwundet. Es wäre wie nach einem Selbstmordversuch. Hatte man ihm noch auf der Bahre eine Morphiumspritze gegeben? Er lag unter allerhand Vermummten, Tücher wogten. Was ihm so fremd war, das war Gesindel. Nichts Menschliches war deshalb auch mehr in ihm. Er brauchte das nicht mehr. Keiner war da, der ihn so verdient hatte. Es war eine gute, wirklich gefürchtete Angst, die ihn wispern ließ zu sich selbst, gefühlvoll und unbarmherzig. Verbände gewechselt, Knochen gesägt, die Front rückte näher, er war Journalist und erntete nachsichtiges Lächeln. Was denn, kein Gegner, Feind? Wo ist deine Waffe, hast du keine? Es wurde geraucht ringsherum. So manche Glut bewegte sich auch, wandelte. Machenschaften im Dunkeln, eine Extrawurst. Allerdings gar kein Licht. Er hatte keine Zigaretten mehr. Er rief viel zu schwach nach Ariane, wollte ja auch nicht von ihr unterm Fenster etwa erwischt werden. Es ist so dreckig, der Keller. Wann kommen sie endlich, die Amerikaner, die Engländer, die Israelis, die Syrer, die Saudis? Seinetwegen konnten sie ihn ausräuchern. Der Artikel, der für ihn wichtig war, wo hatte er ihn versteckt? Und die Briefe an Greta, wo waren sie alle nur hingekommen? Jetzt war er wieder ruhig, auch äußerlich. Er hockte auf einem Bein und es zitterte schon von der Anstrengung. Er saß fett auf einem stumpfen Bein. Er fragte sich, ob er es so bis in den Morgen aushalten könnte, zwischen Pluderhosen und lang auf die Brust herabhängenden Tüchern. Die Mundhöhle weitete sich aus, immer weiter, wie ein Gähnen. Der Beschuss hörte nicht auf. Es war noch solch ein Wille darin, in dem Abfeuern, in dem rollenden Nachschub an Munition. Die Geschosse schlugen ein, rundherum, fraßen und rüttelten an allem Festen, mit nicht nachlassender Gewalt. Alles bebte, die Druckwelle warf ihn hin, Masse stürzte ab vom Gebäude, er spürte alles körperlich, jeden Riss. Nahe dem Hofeingang war der Einschlag gewesen und es schütterte und rieselte noch lange. Er hörte nichts, keinen Schrei, nur der Schutt polterte weiter. Das fand im Kopf statt. Draußen musste es schon wieder still sein. Er wollte sich aufrichten, versuchte sich aufzustützen, die Hand in der kalten Pfütze, aber ein fremder Körper belastete ihn schwer, Eine Hand fiel ihm ins Gesicht. Er kippte wieder ganz hin. Die Schulter war nass, vielleicht war es Blut. Ein Granatsplitter konnte ihm in die Schulter oder in das taube Bein gedrungen sein. Mit der linken Hand zog er das Messer heraus und stach zu. Glaubte im Liegen nicht genug Kraft zu haben, weil das Messer nicht weich eindrang. Es war, als ob er der Wand Stiche beibringen wollte. Endlich stak das Messer tief im Fleisch, sodass er den Griff nicht mehr bewegen konnte. Auch keine Kraft mehr hatte, es herauszuziehen. Er drehte sich auf den Rücken. Jetzt waren ein Ellbogen und ein Gesicht über ihm. Er roch das Gesicht, stemmte mit beiden Händen den Ellbogen beiseite, wodurch der fremde Körper noch schwerer wurde. Halb warf er ihn ab, halb kroch er darunter hervor. Er hörte einen tiefen Seufzer, dann klatschte etwas, vielleicht wieder die Hand, ins Wasser. Er musste hier heraus, ganz gleichgültig, was ihn draußen erwartete. Hatte er eine Leiche getötet? Einen Betenden? Er versuchte, sich an die Gestalten zu erinnern, die er vorher im Kerzenschein gesehen hatte. Ein Mann, ein alter Mann musste es gewesen sein, aus dessen Umarmung er sich befreit hatte. Er fühlte sich schon befreit, konnte sich aber nicht an das Gesicht erinnern. Es war jetzt auch gleichgültig. Als er die Stahltür öffnete, wurde er von starken Armen zurückgerissen, die Tür hart mit einem Fußtritt wieder geschlossen. Er drehte sich um und hatte die Arme wieder frei. Er schlug mit den Fäusten ins Dunkel und wieder versuchte jemand, ihn in den Griff zu kriegen. Wie gerade erst aus dem Schlaf erwacht, schlug er blind. Es war egal, was er traf. Leider hatte er das Messer nicht mehr. Beim zweiten Versuch gelang es ihm, sich durch den Türspalt hinauszudrängen. Unmittelbar hinter seinem Fuß flog die Tür wieder zu. Sie hatten ihn entlassen, aufgegeben. Er rannte los, weg von der Altstadt, schaute sich noch einmal um und sah Flammen aus den oberen Stockwerken schlagen. Kein Mensch begegnete ihm, bis er die Rue Rebaisse erreichte. Einmal blieb er stehen und schnallte das Messerfutteral ab. Im Vorübergehen warf er es auf einen Müllhaufen. Von seinem Fenster aus waren die Detonationen noch lange zu hören. Der Abstand war sicher. Überall im Osten waren die aufsteigenden Rauchsäulen vom Feuer aufgehellt und neigten sich und bildeten horizontal eine dunkle Bank, die aussah, als würde sie sich nicht mehr fortbewegen. An den Fingern seiner rechten Hand waren Blut und Dreck miteinander verschmiert. Ein Schuh war vom Wasser durchweicht. Auf dem Mantel war der Schlamm noch nicht eingetrocknet, vorn ebenfalls Blutspuren, auf der Hose auch, in Kniehöhe. Alles, was er getragen hatte, außer dem Mantel, knüllte er in eine Plastiktüte. Über die Wanne gebeugt bearbeitete er die Blutflecken im Mantel mit warmem Wasser und Seife und hängte ihn zum Trocknen auf. Beim Einschlafen dachte er ruhig an Ariane, die ihn nicht mehr länger zurückweisen würde. Es war unmöglich, ihr etwas von seiner Tat zu erzählen. Aber sie würde es spüren, seine neue Kraft und seinen berechtigten Anspruch. Für ihren Freund, den Araber, konnte er sich so etwas wie Verständnis schon leisten. Er schlief ruhig, traumlos, wie er am Morgen meinte. Am Morgen hatte er das Messer vermisst und zuerst noch nicht wahrhaben wollen, was damit passiert war. Beim Frühstück unten im Restaurant hatte er versucht, klar und vernünftig über den Vorfall nachzudenken. Dass er wirklich zugestochen hatte, blieb dabei sehr schemenhaft, während er sich an die Umstände, den Ort und die Geräusche genau erinnerte. Aber das Einzige, was als Tatsache weiterbestand, war der Verlust des Messers. In den Nachrichten hatte er etwas übel gelaunt die Anzahl der gestrigen Toten gehört, 34, und beinahe unwillkürlich seinen Toten davon abgezogen, so als hätte er ihn in Sicherheit gebracht. Immer deutlicher kehrte das Gefühl zurück, dass gestern viel zu flüchtig gewesen war, dass nämlich durch die Welle des Luftdrucks eine Leiche auf ihn gestürzt war, ihn bedeckt, ihm die Luft genommen hatte. Kurz war nur die Erwägung gewesen, umzuziehen in ein anderes Hotel. Einen Anlass gar abzureisen gab es nicht. Laschen wollte nicht mehr, bevor er zu Ariane ging, ins Hotel zurück. So setzte er sich in ein Café und bestellte ein Bier. Wieder hoffte er, Rudnick zu treffen, worüber er verwundert war. Rudnick wäre jemand, dem er vielleicht den Vorfall von gestern Nacht erzählen würde. Er glaubte, Rudnick würde das alles auf Anhieb verstehen. Andererseits wollte er für das, was er getan hatte, keine Rechtfertigung aus Rudnicks Mund hören. Also würde er es keinem Menschen erzählen. Das Tor zum Garten stand offen und drinnen war der alte Buick geparkt. Eine Unvermeidlichkeit, wie der Kampflärm, der in der Altstadt wieder eingesetzt hatte. Ariane öffnete die Tür, legte die Hände auf seine Schultern und küsste ihm beide Wangen. Dass ihr Gesicht gerötet war, erkannte er an der sehr blassen, vertieft liegenden Narbe. Im Fernsehen liefen Reklamespots. Der andere Freund saß mit lang ausgestreckten, gespreizten Beinen davor in einem Sessel und blickte nur kurz um die Rückenlehne herum. Er trug ein Khaki-Hemd, die Hose war olivgrün und diesmal trug er sie nicht in den Schnürstiefeln, sondern hatte sie hochgekrempelt an den Schäften entlang. Ariane stellte sie einander vor. Der Mann war auch aufgestanden, die Pistole steckte im Futteral. Auf Laschens offensive Freundlichkeit reagierte er stumm, aber doch mit einem interessierten Blick in seine Augen. Ariane sah verlegen aus und nannte den Vornamen des anderen Mannes, von ihm jedoch den vollen Namen, Georg Laschen, from West Germany. Sie gaben sich die Hand. Und Laschen hatte große Mühe, seine einladende, strahlende Miene nicht einfach fallen zu lassen. So war er. Nein, eigentlich war er ja nicht so. Aber er übertrieb und hielt den Druck der Übertreibung selber nicht aus, verunglückte dabei. Ohne es zu wollen, schaute er flehend zu Ariane hinüber, die ihm seine Freundlichkeit anstelle des anderen zurückgab. Endlich sagte Laschen auch noch »Nice to meet you« und Ahmed sagte »Okay« und setzte sich wieder in den Sessel. Er war nicht so jung, wie Laschen geglaubt hatte. Bestimmt war Ariane vorhin noch mit ihm im Bett gewesen. Andererseits war es in der Küche sehr warm und sie konnte auch vom Kochen erhitzt sein. Laschen war ihr gefolgt. Er fasste ihr Handgelenk und sagte, er müsse sie dringend sprechen. Es sei ganz wichtig. Heute Abend? Wenn es geht, heute Abend. Ja, ich weiß nicht. Gibt es denn so Wichtiges? Das weißt du ganz genau. Wenn es heute nicht geht, können wir doch morgen telefonieren. Meinetwegen. Oder warte, vielleicht muss Ahmed früher gehen. Dann hätten wir noch Gelegenheit. Allerdings kommt noch ein Ehepaar. Sie heißen Talha. Sie ist eine Deutsche und arbeitet auch in der Botschaft. Dein Freund, hast du immer solche Finsterlinge? Was meinst du mit immer? Entschuldige bitte. Bist du nicht auch ein Finsterling? Auf deine helle Art. Du schläfst mit ihm. Ich weiß. Warum hast du mir das nicht gesagt? Früher war er nur ein Freund. Ein guter Bekannter. Und jetzt ist er wohl plötzlich der Vater deines Kindes, was? Brauchst du denn hier jemanden für deine Ehre? Ich verstehe dich überhaupt nicht. Was willst du von mir? Dich will ich. Überhaupt dich. Er war aufgeregt. Er zog den Brief aus der Tasche. Hier ist ein Brief an meine Frau. Es steht alles drin, dass ich mit dir leben werde. Alles. Über uns. Das hast du dir so ausgedacht. Will er dich heiraten? Das ist dumm. Sie wusste nicht genau, ob sie die Frage empörend oder langweilig finden sollte. Ob du es glaubst oder nicht, ich habe kein Interesse daran, dass ihr, Ahmed und du, in einen Wettstreit tretet. Warum nicht? Oder hast du dich schon entschieden? Ich habe mich nicht entschieden. Ich sehe auch überhaupt keinen Grund, mich für irgendwen, gegen irgendwen zu entscheiden. Ich glaube, du missverstehst mich. Ich will hier leben, im Libanon, mit meinem Kind. Das ist die einzige Entscheidung. Das Missverständnis zwischen ihm und Ariane, wenn er am Ende wäre, wollte er allein sein, war ein endgültiges, das er auch nicht mehr auflösen wollte. Oben um die Dochte herum glänzte das flüssige Wachs. Ratlos hielt Ariane die kleine Breischüssel in der Hand. Sie machte keinen Versuch, ihn zum Bleiben zu überreden. Er dachte, hier sind so viele Einzelheiten, die ich alle nicht mehr sehe. Nicht mehr sehen kann, nicht mehr sehen will. Jetzt bin ich verrückt und werde, wenn ich hinaustrete, an die frische Luft sofort getroffen. Tödlich oder nicht tödlich, das macht keinen Unterschied. Ich lebe wie einer, der mit dem Leben abgerechnet hat. Aber ich habe nicht abgerechnet. Ariane begleitete ihn zur Tür. Er hörte das Kind gleichmäßig schreien. Amne. Er wollte die Tür anfassen, griff aber nach Arianes Arm. Er ging langsam die Treppe hinunter, wie einer, der hofft, zurückgerufen zu werden. Aber er wäre nicht mehr stehen geblieben. Jeder sollte in seinem Teil des Missverständnisses weiterleben. Es machte nichts aus. Etwas wie ein Stolz war da, weil er sich fallen ließ. Weil er es zuließ, dass er unbrauchbar wurde. Weil er nur noch wegging. Auch von seinem letzten Anfall von Liebe. In Hamburg bekam Laschen sofort das Gefühl, wieder in der richtigen Zeit zu leben. Er hatte sich vorgenommen, ein paar Tage hier zu bleiben, endgültig ruhig zu werden und zu überlegen, was zu tun ihm übrig geblieben sei. Greta wollte er anrufen und sie fragen, ob sie die Briefe erhalten hatte. Er war sich des Gefühls sicher, sie bereits vor einiger Zeit verlassen zu haben und deshalb eventuell zu ihr zurückkehren zu können. Er konnte auch ebenso gut die Trennung erneut vorschlagen. Und warum nicht? Es konnte auch alles so bleiben wie bisher. Nein, nicht. Er wollte ganz entschieden, dass sich etwas in ihm grundsätzlich verändert habe. Im Autoradio auf dem Weg vom Flugplatz zur Wohnung hatte er Glatteiswarnungen gehört. Die Wohnung war so, wie er sie verlassen hatte. Greta war inzwischen nicht hier gewesen. Er drehte die Heizventile ganz auf und öffnete die Fenster einen Spalt breit. In der Küche trank er einen Schnaps, rauchte und zögerte noch lange, Greta anzurufen. Laschen erkannte, dass er wiederum enttäuscht sein würde, wenn Greta nicht zu Hause wäre. Nein, er fragte sie nie nach ihren Liebhabern. Und mit Schweigen zahlte sie ihm etwas heim, was eigentlich sie ihm antat. Die Kräfte schwanden, seine, Gretas, alles wurde zunehmend kraftloser. Niemand schien auch die eigentliche Kraft mehr zu brauchen. Um tüchtig und effektiv zu sein, brauchte man die eigentliche Kraft nicht mehr. Die eigentliche Kraft war hinderlich. Wenn er tatsächlich zu Greta etwas sagte, dann zu sicher und zu unbeirrt, sodass sie verwundert aufblickte und er sich am liebsten den Mund zugehalten hätte. Er redete aber weiter und machte damit etwas schlimmer. Und schließlich redete er nur weiter, aus Angst, damit aufzuhören. Wahrscheinlich war es immer, dass er nichts sagte oder nur wenige vorbedachte Wörter. An der Seite, an der sie neben ihm ging, war er fast tot. Alt jedenfalls oder taub, darauf bedacht, nicht informiert zu sein über ihre Ausflüge, Neuigkeiten und Mitwissen zu vermeiden. So konnte er ganz schön gleichgültig sein. In Zukunft noch gleichgültiger. Aber das alles, Reue und Vorsatz, gehörte der Vergangenheit an. Darüber hatte er zu siegen. Es sollte etwas ersichtlich neu sein, bewusst festgehalten. Deshalb meldete er sich jetzt auch noch nicht bei ihr, wollte sich zusammennehmen, sich verändert haben und die Veränderung auch definieren können, vorher. Einer der schlimmsten Abende mit Greta, kaum 3 Wochen war das her. Sie sahen fern und tranken dabei eine Flasche Wein nach der anderen leer. Während des späten Films eine mäßige Mordgeschichte, deren Aufklärung aus Wendungen und Überraschungen bestand, gegen alle Wahrscheinlichkeit ebenso wie gegen alle Unwahrscheinlichkeit, wollte er dauernd mit Greta sprechen. Konnte nicht. Es war so, als erschiene vor seinem Mund bloß eine dicke Blase. Zudem waren die besten Momente besonders ungünstig, weil gerade dann der Film Stichwörter lieferte, die peinlich genau auf ihre eigene Situation zutrafen. Er erinnerte sich an den Satz der Frau: »Ich werde dich noch heute verlassen«. Dabei hatte er schnell zu Greta hinüberschauen müssen, die jedoch starr und unerreichbar an dem Bild hing. Als der Film zu Ende war, tranken sie überstürzt und ohne den Grund dafür noch zu verheimlichen, die gerade angebrochene Flasche leer. Er wusste nur noch, dass er zu ihr hinübergegangen war. Sie stand halb ausgezogen neben ihrem Bett und er kniete vor ihr und hielt ihre Beine umklammert. Für seine Not und Gespanntheit gab es keine Erlösung. Dass sie ihn nicht verließ, konnte er sich nur noch mit ihrer Verachtung erklären, vielleicht mit ihrem Mitleid. Schlimm. Ein andermal hatte sie einen Teller fallen lassen und die Scherben so kränkend unaufmerksam zusammengefegt, als seien nun auch die Dinge, die sie beide benutzten, verächtlich geworden. Im Verlagshaus, auf dem pompös schlicht ausgelegten Gang, in der gleichmäßig bewegten Luft, fühlte er sich wenigstens wieder in etwas eingespannt. Laschen hörte den Ressortleiter Ausland sagen, Die Aktualitätsspitzen hätten sich verlagert von nach. Die ganzen Weltereignisse geschahen eigentlich erst hier, wo nichts explodierte, keine Arterie. Eine Weltgeschichte wurde hier gemacht, ein unaufwendiges Machen, eine Unsichtbarkeit. Auf der Mitte des Tisches standen in einer Reihe Kristallaschenbecher mit silbernen Einsätzen, die nicht benutzt wurden. Die Kippflügelfenster standen offen und Laschen sah immer wieder hin, wie der Rauch sich durch einen Spalt hinausdrängte. Laschen versank in der Betrachtung der Schuhe und Bügelfalten unterm Tisch. Das war es, was immer blieb. Nicht das, was irgendwo passierte, damit es hinterher auf Leser niederdonnerte. Vielleicht kam man bei dieser Arbeit nur zu Verstand, indem man den Verstand erst einmal verlor und zu stottern und zu lallen anfing, mündlich und schriftlich. Laschen hatte das Gefühl, etwas unternehmen zu sollen gegen diese Anwesenheit hier, die doch keine war. Ein leeres, undeutliches Bild, gerade wegen der Überdeutlichkeit des Raums, in dem eine solche Menge Leute still saß. Jetzt hätten doch wenigstens, wie im Film, ein paar führende oder leitende Herren auf- und abgehen und vor Bedrückung wichtige Schauspielerminen machen müssen. Oder jemand hätte wie ein Betrunkener immerfort dazwischenreden müssen. Konnte nicht eine Schlacht entbrennen um diesen Tisch herum? Ein Getöse? Konnten nicht, wenn alle erregt aufsprangen, die Stühle hinter ihnen umstürzen? War denn auch niemand beleidigt, so verschwiegen zu werden? Also, das musste erst einmal vorbei sein, gestorben sein, damit etwas anderes weitergehen konnte, damit wieder gesehen, wieder gedacht werden konnte. Die Strolche hier, die immer auf Hautnähe aus waren, alles und jedes in eine gute, allgemeine Verträglichkeit ummünzten, die Weltweite einbrachten in ein Weltunterhaltungsprogramm. Er betrachtete lange, ohne darauf zu achten, den blau-weiß gestreiften Hemdkragen eines Kunstredakteurs, die oberen Knöpfe offen. Auf dem Gang zu den Liften war Hoffmann neben ihm und legte ihm eine Hand auf die Schulter. Ich bin froh, dass du wieder hier bist. Laschen täuschte Eile vor, betrat sein Büro, setzte sich an die Maschine und schrieb 2 Kopien seine Kündigung, adressiert an die Chefredaktion. Nein, nicht die Andeutung einer Begründung wollte er geben. Es gab keine Begründung, eher noch Angst vor sozialen Folgen, vor allem Mittellosigkeit. Die Kündigungsfrist war dem Vertrag nach ein Vierteljahr lang. Vielleicht genug Zeit, ein neues Leben zu entwerfen oder das alte, mit allen Gewohnheiten jedenfalls nicht mehr weiterzuführen. Noch etwas zu unternehmen an diesem Abend, das hieß, etwas über sich ergehen lassen. Er ließ sich also gehen, in dem sich auflösenden Gewühl vor dem Bahnhof. Es war ein Abend der leeren Plätze nach 8 Uhr. An den Masten knatternde Fahnen, Lichterglanz für nichts und wieder nichts. Alles bedroht von einer starrenden Leere. Er ging weiter, über die Eisenbahnbrücke, unter sich die blinkenden fortlaufenden Gleise, die Signalleuchten. Er fragte sich, ob er ins Kino wollte. Vielleicht wollte er ins Kino gehen. Neben dem Eingang eines Restaurants umstand, vorgebeugt, eine Gruppe in langen Militärmänteln die Speisekarte. Er hörte den Satz, das klingt ja nicht schlecht. In einem geparkt stehenden langen Auto saß hinter dem Lenkrad eine blonde Frau in einem Pelzmantel und sah reglos zu, wie er vorbeiging. Er kam an Schaufenstern vorbei, in denen Hemden und zusammengelegte Pullover von einem Punktlicht angestrahlt waren. Und er hatte sofort den Wunsch, alles zu kaufen. Alles, was so hervorgehoben war durch das intime Licht. Man konnte alles erlösen, indem man es kaufte. Laschen bemerkte, dass er leicht verärgert war, nicht sofort etwas kaufen zu können. Er erschien sich jetzt wie ein Späher. Nein, eher wie ein Abgesandter, der die Totenstarre der Dinge inspizierte, all das Gemachte, ohne auch nur eine Spur des Machens zu entdecken. Alles Leben musste wohl zurückgefallen sein in feste, unbewegliche Materie. Er ging in eine Telefonzelle und versuchte, Greta anzurufen, aber sie meldete sich nicht. Auf der knapp 2-stündigen Fahrt von Hamburg nach Hause hatte er verzweifelt herauszufinden versucht, womit, mit was er neu beginnen wollte. Mit was eigentlich? Und wer überhaupt? Ein anderer? Wieso? den Lohn für lange ausgehaltene Skrupel einheimsen? Er wollte nur einen Zustand beenden, den des Fälschens, ebenso wie den der moralischen und kritischen Empörung. Diesen Zustand beenden, ohne völlig der Gleichgültigkeit zu verfallen. Das war das Kunststück. Seine Bewusstseinsverharschung, sein spukhaftes Leben, wie sein spukhaftes Berufsleben, schienen in der Bedeutung plötzlich über ihn, Laschen, hinauszugreifen und allgemeingültig zu werden. So konnte er durchaus sagen, die spukhafte Öffentlichkeit, die Scheinbarkeit des öffentlichen Lebens. Ein raffiniertes System von Assoziationen, von Erinnerungen an das Leben, war das Leben selbst geworden. Bei seiner journalistischen Arbeit hatte ihn die Notwendigkeit gelähmt, sich im Verächtlichen wie im Scheinhaften bewähren zu sollen, darin jeweils den verkäuflichen Kern aufzuspüren. Jeder ferne Ort, jede andere Zeit wurde so in befriedigender Beiläufigkeit zu einem allgegenwärtigen Hier und Jetzt. Hier war Greta, hier waren die Kinder, das Haus, hier ein von Projektilen durchsiebter Garten Eden, hier war das blaue Meer, in das man die Leichen zurückstößt, die Schafherden hier und da, die zerbeulten und zerschossenen Limousinen, hier waren Rosen, das kreuz und quer zerschnittene Eis auf dem Strom, niederpolternder Gewitterhimmel über den sanft hingeschmiegten, milchigen Elbwiesen. Hier waren seine Gefühle für Greta, andere, ganz anders verstörte für die Kinder. Hier waren der Raum und die Blumen und Bäume darin, wirkliche, offene und frohe Erweiterungen seiner selbst. Andererseits Abwesenheit von allem, Ferne von allem und wieder flüchtige Anwesenheit, ein Gefühl, das verblasen und nichtig, doch in ihm eine Sehnsucht hervorrief, deren Wirklichkeit ihn wiederum nur entsetzen konnte. So war es, nach Hause zurückzukehren. Das Messer war nicht mehr im Gepäck. Es erschien ihm nun befremdlich, dass er für ein paar Minuten verrückt gewesen, es aber nicht geblieben war. Er war wirklich zurückgekehrt. Greta erwartete ihn. Am Telefon hatte sie ganz leise gesagt, sie freue sich. Am Nachmittag gingen sie durch das Dorf, über den Deich und in die Elbwiesen hinein, als wollten sie dort gemeinsam verschwinden. Die Kinder blieben weit hinter ihnen zurück und sie kümmerten sich nicht um sie. Wenn sie jetzt gesprochen hätten, wäre es aus Verlegenheit geschehen. So schwiegen sie verlegen. Am Sonntagmorgen, als er die Augen öffnete, standen die Kinder in frischen, gebügelten Sachen an seinem Bett. Sie hatten ihn mit ihrem Flüstern geweckt. Die Vorhänge waren zurückgezogen und vor dem blauen Himmel zuckten Spatzen hin und her und machten Lärm. Die Kinder blickten ihn schweigend an. Und erst als er sie anlächelte, fingen sie wieder an, sich zu bewegen. Wahrscheinlich hatte Greta schon das Frühstück gemacht und sie zu ihm hinaufgeschickt. Er schlug die Decke zurück und stand auf. Im Kopf eine seltene Klarheit. Geradezu unternehmungslustig stieg er in die Hose. Die Kinder schickte er hinunter und ging pfeifend ins Bad. Etwas von dieser aufgeräumten Morgenstimmung blieb erhalten. Und er erschien zum Frühstück. Greta wich ein wenig vor ihm zurück. Seine Zuneigung zu den dreien kam ihm selbst verwegen vor. Er verbreitete, strahlte sie aus. Warum nicht, meinte er. Es fängt ja alles erst an, als er sie einzeln in die Arme nahm und küsste. Greta zuletzt, die dabei auflachte. Am Abend, Greta hatte den Kindern schon einen Abschnitt im Nils Holgersson vorgelesen, fragte er sie, ob sie mit ihm kommen möchte in irgendeine Gaststätte. So hatte er es sich vorgestellt. Er ließ sich aber Enttäuschung nicht anmerken, als sie sehr freundlich sagte, er solle nur gehen. Schweigen schon deshalb, weil das Sprechen eine noch größere Gemeinheit wäre. Beide wollten sie einander nicht quälen. Und manches Nachdenken darüber war nichts wert, weil danach auch nichts weiterging. Weil einer danach nur immer auf dieselbe Stelle prallte. Und daran kratzte und pochte. Sie wollte nicht mitkommen, nicht mit ihm in irgendeiner Gaststätte sitzen, wie er es sich vorgestellt hatte, und wusste, dass er damit schon einverstanden war. Er setzte sich ins Auto und ließ den Motor an. Er stieg noch einmal aus, um das Eis von den Scheiben zu kratzen, und er fuhr regelrecht davon. Korn und Bier trank er an einer Theke. An den Tischen betatschten sich Jugendliche. Er wurde ein paar Mal angesprochen, dann aber in seiner abweisenden Freundlichkeit erkannt und in Ruhe gelassen. Die Musik war laut, sodass unwillkürliche Gedanken dazwischen anstrengend und schmerzhaft waren. O hohler Kopf, in dem es zu hallen anfing. Aber sonst gab es keine Veränderung. Am Ende hing er in die Musik hinein. Er war betrunken und sah durch all seine Lebensumstände klare Grenzen gezogen. Vieles ordnete und gruppierte sich unverständlich einfach. Das Problem strahlte nicht mehr aus auf alles andere. Und für sich genommen wurde es nicht lösbar, aber furchtbar erträglich. Er fuhr über Nebenstraßen nach Hause, schlich, ohne Licht zu machen, zu seinem Bett und hörte sie tief atmen und fühlte dann auch ihren Atem in seinem Gesicht. Von selbst, ohne es zu bedenken, hatte er sich zu ihr gelegt, die ruhig weiter schlief. Nicolas Born, Die Fälschung, Teil 5, Das Messer. Laschen, Florian von Manteuffel. Greta, Juliane Köhler. Ariane, Christiane Rosbach. Hoffmann, Axel Milberg. Komposition, Zeitblom. Ton und Technik, Hans Scheck, Susanne Herzig. Regieassistenz, Stefanie Ramp. Bearbeitung und Regie, Michael Farin. Produktion Bayerischer Rundfunk 2009. Redaktion Herbert Kapfer.